Erster die Familien von Juda bekamen ihr Land. Es war im Süden, an der Grenze zu Edom. Es war bei der Wüste Zin. Zweiter ihre Südgrenze begann am Ende des Salzmeeres. Dort zeigte das Meer nach Süden. Dritter die Grenze ging südlich vom Skorpionenpass bis Zin. Dann ging sie südlich von Kades Barnea hoch nach Hezron. Danach ging sie hoch nach Adar. Sie bog dann nach Kaka ab. Vierter sie ging weiter nach Azmon. Sie ging bis zum Bach Ägyptens. Die Grenze endete am Meer. Das war ihre Südgrenze. Fünfter die Ostgrenze war das Salzmeer. Sie ging bis zur Mündung des Jordan. Die Nordgrenze begann an der Mündung des Jordan. Dort war die Spitze des Meeres. Sechster die Grenze ging hoch nach Beth Hogla. Dann ging sie nördlich von Beth Araba. Sie ging weiter hoch zum Stein von Bohen. Bohen war der Sohn von Ruben. Siebter die Grenze ging hoch nach Debir. Das war vom Tal Akkor aus. Sie bog nach Norden ab, nach Gilgal. Gilgal lag gegenüber dem Adumim-Pass. Dieser Pass war südlich vom Bach. Danach ging die Grenze zum Wasser von Ensemes. Sie ging weiter bis zur Quelle Rogel. Achter die Grenze ging hoch ins Tal Ben Hinnom. Das Tal war südlich vom Berg der Jebusiter. Das ist Jerusalem. Danach ging die Grenze hoch auf den Berg. Der Berg war westlich vom Tal Hinnom. Er war am nördlichen Ende der Ebene Rephaim. Neunter vom Berg bog die Grenze ab. Sie ging zur Quelle von Neftor. Sie ging weiter zu den Städten am Berg Ephron. Danach bog die Grenze nach Bala ab. Das ist Kirjat Jerim. Zehnter von Bala ging die Grenze nach Westen zum Berg Seir. Sie ging nördlich vom Berg Ha-Jerim. Das ist Kesalon. Sie ging hinunter nach Beth Semes. Dann ging sie nach Timna. Elfter danach ging die Grenze nach Norden zum Berg Ekron. Die Grenze bog nach Sichron ab. Sie ging zum Berg Bala. Sie ging weiter bis Jabneel. So endete die Grenze am Meer. Zwölfter die Westgrenze war das große Meer. Das war die Grenze für die Familien von Juda. Sie war Ringsum. Dreizehnter Kaleb, der Sohn von Jefunne, bekam Land bei Juda. Gott hatte es Josua befohlen. Er bekam die Stadt Arba. Arba war der Vater von Enak. Diese Stadt ist Hebron. 14. Kaleb vertrieb von dort die drei Söhne von Enak. Ihre Namen waren Sesai, Ahiman und Talmai. 15. Danach zog er gegen die Leute von Debir. Debir hieß früher Kirjat Sefer. 16. Kaleb versprach, wer Kirjat Sefer erobert, dem gebe ich meine Tochter Aksa zur Frau. 17. Otniel eroberte die Stadt. Er war der Sohn von Kenas und Kalebs Bruder. Kaleb gab ihm seine Tochter Aksa zur Frau. 18. Als Aksa zu Otniel kam, sagte sie ihm, bitte deinen Vater um ein Feld. Sie stieg vom Esel ab. Kaleb fragte sie, was ist los? 19. Sie antwortete, gib mir ein Geschenk. Du hast mir Land im Süden gegeben. Gib mir auch Wasserquellen. Kaleb gab ihr Quellen oben und Quellen unten. 20. Das war das Land für die Familien von Juda. 21. Die Städte im Süden, an der Grenze zu Edom, waren Kapzel, Eder, Jagor. 22. Kina, Dimona, Adada. 23. Kedes, Hazor und Itnam. 24. Sif, Telem, Bialot. 25. Hazor, Hadatta und Karajot Hezron. Das ist Hazor. 26. Amam, Sema, Molada. 27. Hazar, Gada, Hesmon, Beth Peleth. 28. Hazar Sual, Birseba und ihre Dörfer. 29. Bala, Ijim, Ezem. 30. Eltolat, Kesil, Horma. 31. Ziklag, Metmana, Sansana. 32. Lebaot, Silim und Enrimmen. Das waren 29 Städte mit ihren Dörfern. 33. In der Ebene waren Estaol, Zorea, Asna. 34. Sanoa und Enganim, Tabu und Enam. 35. Yarmut und Adulam, Soho, Azeka. 36. Saraim, Aditaim, Gedera und Gederotaim. Das waren 14 Städte mit ihren Dörfern. 37. auch Zenan, Hadasa, Michdal Geadi. 38. Dilean, Mitzpe und Joktel. 39. Lachis, Botskat, Eglon. 40. Kabon, Lamas, Kitlis. 41. und Gederoth, Beth Dagon, Nama und Makeda. Das waren 16 Städte mit ihren Dörfern. 42. auch Libna, Eter, Asan. 43. Jifta, Asna, Nizib. 44. Kegila, Achsib und Maresa. Das waren 9 Städte mit ihren Dörfern. 45. Ekron mit seinen Dörfern. 46. von Ekron bis zum Meer. Alles, was bei Astot lag, mit seinen Dörfern. 47. Astot mit seinen Dörfern. Gaza mit seinen Dörfern. Das ging bis zum Bach Ägyptens. Die Grenze war das große Meer. 48. im Gebirge waren. Samir, Yatir, Soho. 49. Dana, Kirjat Sana. Das ist Debir. 50. Anab, Estemo, Anim. 51. Gosen, Holon und Gilo. Das waren 11 Städte mit ihren Dörfern. 52. auch Arab, Duma, Isian. 53. Janum, Beth Tabu, Afeka. 54. Humta, Kirjat Arba. Das ist Hebron. Und Zior. Das waren 9 Städte mit ihren Dörfern. 55. auch Maon, Karmel, Sif, Juta. 56. Jesuel, Jokdim, Sanoa. 57. Kain, Gibia und Timna. Das waren 10 Städte mit ihren Dörfern. 58. auch Halhul, Bethzur, Gedor. 59. Marat, Bethanath und Eltekon. Das waren 6 Städte mit ihren Dörfern. 60. auch Kirjat Baal. Das ist Kirjat Jerim. Und Rabba. Das waren 2 Städte mit ihren Dörfern. 61. in der Wüste waren Beth Oraba, Medin, Sechara. 62. Nipsan, die Salzstadt und Engedi. Das waren 6 Städte mit ihren Dörfern. 63. Die Jebusiter wohnten in Jerusalem. Die Leute von Juda konnten sie nicht vertreiben. So lebten die Jebusiter mit den Leuten von Juda in Jerusalem. Das ist bis heute so.